Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 7. Beide schwiegen lange. Dagny sah zu Boden und ging ganz langsam. Endlich sagte sie: Mein Gott, welch ein seltsames Abenteuer. Dann trat wieder Stille ein und Nagel versuchte, sie ein paar Mal mit einer Bemerkung über den tiefen Frieden des Waldes zu brechen. Verspüren Sie, wie der Wald gerade hier duftet? Wollen wir uns nicht ein wenig setzen? Sie setzte sich immer noch still, immer noch gedankenvoll, und er ließ sich ihr gegenüber nieder. Er fühlte sich verpflichtet, sie wieder fröhlich zu machen. Es sei doch eigentlich kein trauriges Märchen gewesen, es sei ja ein lustiges Märchen gewesen. Pah, nein, in Indien, da gäbe es andere Märchen, die nehmen einem den Atem und durcheisten einen mit Schrecken. Es gäbe zwei Arten von indischen Märchen, die überirdischen, herrlichen mit Diamantenhöhlen, Prinzen aus den Bergen, verführerischen Schönheiten aus dem Meere, Geistern der Erde und der Luft, Perlenpalästen, fliegenden Pferden, Wäldern aus Silber und Gold. Andere hingegen beschrieben mit Vorliebe das Mystische, das Große und Besondere und Wunderbare. Überhaupt gleicht kein Volk im Ausbrüten ungeheurer Fieber aus Geburten eines sich aufbäumenden Hirns den Bewohnern des Ostens. Ihr Leben werde von Anfang an in einer Welt der Märchen hingelebt, und sie sprechen ebenso leicht von den wilden Feenpalästen hinter den Bergen wie von dem stummen Gewaltigen in der Wolke, der großen Macht, die dort oben im Raume haust und Sterne kaut. Aber das alles schreibe sich davon her, dass diese Menschen unter einer anderen Sonne lebten und Früchte aßen anstatt Beefsteak. Dagny fragte: Aber haben wir nicht selbst ausgezeichnete Märchen? Na wunderbar, nur sind sie von anderer Art. Wir haben keinen Begriff von einer Sonne, die bis zur Unwahrscheinlichkeit leuchten und brennen kann. Unsere Huldere-Märchen halten sich an die Erde, halten sich unter der Erde. Sie sind Ausgeburten einer Fantasie in ledernen Hosen, ausgebrütet in dunklen Winternächten, in Balkenhütten mit Rauchlöchern im Dach. Ob Sie jemals die Abenteuer aus Tausend und einer Nacht gelesen haben? Die Märchen aus dem Gudbrandsdal dagegen, diese merkwürdigen, bäuerlichen Poesien, diese Fantasien, die zu Fuß gingen, die gehören uns, die sind unser Geist. Wir erschauern nicht bei unseren Abenteuern. Sie sind gemütlich und gelungen. Wir lachen darüber. Unser Held ist kein prachtvoller Prinz, sondern ein verschmitzter Küster. Wie bitte? Nun ja, die Abenteuer aus dem Nordland, sind sie nicht ebenso? Was hätten wir aus der mystischen und rohen Köstlichkeit des Meeres machen können? Schon allein ein solches Nordlandschiff wäre für den Orientalen ein Fabelboot gewesen, ein Fahrzeug der Geister. Ob sie ein solches Schiff schon gesehen habe? Nicht? Es sehe aus, als habe es ein Geschlecht, als sei es ein großes weibliches Tier mit einem Bauch, der von den Jungen ausgebeult sei, mit einem flachen Hinterteil, auf das es sich setzen könne. Sein Schnabel stehe in die Luft wie ein Horn, das die vier Winde herbeirufen könne. Nein, wir leben zu hoch oben im Norden. Na ja, das solle nur in aller Bescheidenheit die Ansicht eines Agronomen über ein geografisches Phänomen sein. Nun war sie wohl seines Geredes müde geworden, ihre blauen Augen schienen ihn ein wenig zu verspotten. Sie fragte: Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr? Wiederholte er geistesabwesend. Es ist wohl 1 Uhr. Es ist noch früh, die Stunde hat nichts zu sagen. Pause. Was halten Sie von Tolstoi? Fragte sie. Ich mag ihn nicht, antwortete er sofort. Ich mag Anna Karenina und Krieg und Frieden und, da fragte sie lächelnd, und welche Meinung haben Sie über den ewigen Frieden? Das war ein guter Hieb. Er wechselte den Ausdruck und wurde verwirrt. Was meinen Sie damit? Ja so, ich habe Sie zu Tode gelangweilt. Nein, durchaus nicht. Es fiel mir nur ein, dass, sagte sie hastig und wurde rot. Sie müssen es nicht böse aufnehmen. Die Sache ist die, wir wollen einen Bazar veranstalten, eine Abendunterhaltung zum Besten der Landesverteidigung. Das ging mir nur ebenso durch den Kopf. Pause. Plötzlich sieht er zu ihr auf und seine Augen strahlen. Ich bin heute Abend so froh und habe deshalb vielleicht zu viel geschwätzt. Ich bin über alles froh, vor allem aber, weil ich hier mit Ihnen zusammengehen darf. Dann aber bin ich auch froh, weil ich finde, dass diese Nacht die schönste ist, die ich je erlebt habe. Ich begreife das nicht. Es ist, als sei ich ein Teil dieses Waldes oder dieser Gegend, ein Ast an einer Kiefer oder ein Stein, meinetwegen auch ein Stein, aber ein Stein, der von all dem zarten Duft und Frieden, der uns umgibt, durchdrungen ist. Sehen Sie dorthin, jetzt leuchtet es schon, dort liegt ein Streifen aus Silber. Beide sahen sie zu dem weißen Streifen hin. Auch ich bin heute Abend froh, sagte sie. Und dies sagte sie, ohne dazu genötigt zu sein, aus freiem Willen, unmittelbar, als bereite es ihr Freude, dies zu sagen. Nagel sah ihr aufmerksam ins Gesicht und bekam wieder Wasser auf seine Mühle. Nervös, impulsiv, begann er, über die Johannisnacht zu sprechen und dass der Wald dastände und sich wiege und sause, dass der grauende Tag dort eine Veränderung in ihm hervorrufe, andere Mächte in seinem Innern zur Herrschaft bringe. Falls er aber zu viel spreche, könne er ihr vielleicht lieber ein kleines Kunststück mit einem Halm und einem Zweig zeigen, wobei der Halm stärker sei als der Zweig. Alles wolle er für sie tun. Sehen Sie her, lassen Sie mich nur auf das kleinste Ding, das Eindruck auf mich macht, hinweisen, auf diesen Wacholderstrauch dort. Er beugt sich uns förmlich entgegen und sieht freundlich aus, und von Kiefer zu Kiefer spannt die Spinne ihr Gewebe. Sie gleichen einer merkwürdigen chinesischen Arbeit, gleichen einer Sonne aus Wasser gesponnen. Sie frieren doch hoffentlich nicht. Ich bin sicher, dass jetzt warme, lachende Elfenmädchen uns umtanzen. Aber trotzdem will ich ein Feuer anzünden, wenn sie frieren. Da fällt mir eben ein, wurde nicht hier in der Nähe Carlsen gefunden? War das die Vergeltung für den Hieb, den sie ihm gegeben? Bei ihm war alles möglich. Mit einem Ausdruck des Unwillens fuhr sie auf und antwortete, »Lassen Sie ihn in Frieden, ich bitte Sie.« »Entschuldigen Sie«, sagte er sofort und lenkte ab. »Man sagt nur, er sei in sie verliebt gewesen. Und das kann ich ihm nicht verdenken.« »In mich verliebt?« »Sagt man nicht auch, dass er sich um meines Willen umgebracht habe, mit meinem Federmesser?« »Nein, jetzt müssen wir gehen.« Sie erhob sich. Sie hatte mit einem Anflug von Traurigkeit gesprochen, ohne Verlegenheit und ohne Verstellung. Er war äußerst erstaunt. Sie wusste, dass sie sogar einen ihrer Anbeter in den Tod getrieben hatte, und sie machte weiter nichts daraus, spottete nicht darüber, nützte es aber auch nicht zu ihrem Vorteil aus, sprach nur davon, wie von einer beklagenswerten Begebenheit, und ließ es dann liegen. Die langen, hellen Nackenhaare fielen über den Kragen des Kleides, und ihre Wange hatte eine warme, frische Farbe, auf der vom Tau der Nacht eine Dunkelheit lag. Wenn sie ging, wiegte sie sich ein wenig in den hohen Hüften. Sie waren aus dem Wald herausgekommen, eine helle Lichtung lag vor ihnen. Ein Hund bellte, und Nagel sagte, »Dort ist schon der Pfarrhof.« Wie behaglich das aussieht, diese großen weißen Gebäude mit dem Garten und der Hundehütte und der Flaggenstange mitten im dichtesten Wald. Glauben Sie nicht, gnädiges Fräulein, dass Sie sich doch wieder hierher sehnen werden, wenn Sie jetzt einmal fortreisen, ich meine, wenn Sie sich verheiraten? Daran habe ich noch nicht gedacht, antwortete sie, und sie fügte hinzu, jeder Tag hat seine Sorge, jeder Tag hat seine Freude, sagte er. Pause. Gewiss dachte sie nun über seine Worte nach. Hören Sie, Sie dürfen sich nicht wundern, dass ich noch so spät in der Nacht mit Ihnen umhergewandert bin, nicht wahr? Wir pflegen das hier so zu tun. Wir sind schließlich hier alle nur Bauern, Naturkinder. Der Adjunkt und ich sind auf diesem Weg oft bis zum hellen Morgen umhergegangen und haben geschwätzt. Der Adjunkt? Ich habe den Eindruck, dass der nicht sehr redselig ist. Ja, meistens habe auch ich gesprochen, das heißt, ich habe gefragt und er hat geantwortet. Was tun Sie jetzt, wenn Sie heimkommen? Jetzt, antwortete Nagel, wenn ich heimkomme? Ich lege mich hin und schlafe. Ja, bis gegen Mittag, schlafe wie ein Stein, wie tot, ohne zu erwachen und ohne zu träumen. Was tun Sie? Denken Sie nicht noch nach? Bleiben Sie nicht lange Zeit wach liegen und denken an Verschiedenes? Können Sie denn gleich schlafen? Augenblicklich? Sie nicht? Hören Sie, da singt schon ein Vogel. Nein, es muss später sein, als Sie sagen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Uhr. Aber mein Gott, es ist ja 3 Uhr, beinahe 4 Uhr. Weshalb behaupteten Sie vor kurzem, es sei erst 1 Uhr? Verzeihen Sie mir, antwortete er. Sie sah ihn an, ohne Missvergnügen übrigens, und meinte, Sie hätten mich nicht zu belügen brauchen. Ich wäre trotzdem so lange geblieben. Ich sage das genauso, wie ich es meine. Ich hoffe, Sie legen in diese Worte nicht mehr, als Sie dürfen. Ich habe nicht viele Vergnügungen, und die wenigen, die sich mir bieten, ergreife ich mit beiden Händen. Ich bin es gewohnt, so zu leben, seit wir hierher kamen. Ich glaube nicht, dass jemand daran Anstoß genommen hat. Papa sagt auf jeden Fall nichts darüber, und nach ihm richte ich mich. Kommen Sie, wir gehen noch ein kleines Stück weiter. Sie gingen am Pfarrhof vorbei und in den Wald auf der anderen Seite der Lichtung. Die Vögel sangen, der weiße Tagesstreifen im Osten wurde breiter und breiter. Das Gespräch fiel ein wenig ab und drehte sich um gleichgültige Dinge. Dann kehrten sie um und gingen zum Tor des Pfarrhofs zurück. »Ja, jetzt komme ich, Bisk«, sagte sie zum Hunde, der an seiner Kette zerrte. »Dank für die Begleitung, Herr Nagel. Es war ein schöner Abend. Jetzt kann ich auch meinem Verlobten etwas erzählen, wenn ich schreibe. Ich werde sagen, dass Sie ein Mann sind, der mit allen wegen allem uneins ist. Dann wird er sich schrecklich wundern. Ich sehe, wie er an dem Brief herumstudiert und es nicht begreifen kann. Nein, er ist nämlich so herzlich gut. Er widerspricht niemand. Es ist nur schade, dass Sie ihn nicht treffen werden, während Sie hier sind. Gute Nacht.« Und Nagel erwiderte, »Gute Nacht, gute Nacht«, und sah ihr nach, bis sie im Hause verschwunden war. Er nahm seine Mütze ab und trug sie in der Hand durch den Wald. Er war außerordentlich gedankenvoll. Oft blieb er stehen und sah vom Weg auf, starrte einen Augenblick gerade vor sich hin und ging dann mit kleinen, langsamen Schritten weiter. Welche Stimme! Welch eine Stimme sie hatte! Hatte man jemals etwas Ähnliches gehört, eine Stimme, die wie von Gesang zitterte? Tags darauf, zur Mittagszeit. Nagel war eben aufgestanden und ohne Essen fortgegangen. Er war schon weit in die Stadt hinuntergekommen, von dem strahlenden Wetter und dem munteren Leben am Hafen angezogen. Plötzlich wandte er sich an einen Mann und fragte nach der Hadesvogtei. Der Mann gab ihm Bescheid und Nagel ging sofort hin. Er klopfte an und trat ein, ging an ein paar Herren, die dort saßen und schrieben, vorbei bis zum bevollmächtigten Reinhard, den er um eine Unterredung unter vier Augen bat. Es werde nicht lange dauern. Etwas unwillig erhob sich der Bevollmächtigte und folgte ihm in ein Nebenzimmer. Hier sagte Nagel, »Ich bitte Sie zu entschuldigen, dass ich noch einmal auf diese Sache zurückkomme. Es handelt sich um die Geschichte mit Minute, wie Sie wissen. Ich leiste Ihnen hiermit in jeder Weise Abbitte.« »Ich betrachte diese Angelegenheit durch Ihre Entschuldigung am Johannisabend in Anwesenheit einer ganzen Gesellschaft als vollkommen abgetan.« »Sehen Sie, das ist nun wirklich schön«, sagte Nagel, »aber ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Ordnung, Herr Bevollmächtigter. Das heißt, ich bin zufrieden damit, was mich betrifft, nicht aber was Minute angeht. Es wäre mir unendlich viel daran gelegen, wenn Sie einsehen wollten, dass auch Minute seine Genugtuung haben sollte und dass Sie es sind, der ihm dazu verhelfen muss. Sie meinen, ich solle hingehen und diesen Trottel wegen der paar Streiche um Verzeihung bitten? Meinen Sie das? Wäre es nicht am besten, Sie kümmerten sich um Ihre eigenen Sachen und nicht, ja, das kennen wir schon. Um aber bei der Sache zu bleiben, Sie zerrissen Minutes Rock und versprachen ihm stattdessen einen anderen, erinnern Sie sich? Ich will Ihnen etwas sagen. Sie befinden sich hier in einem öffentlichen Gebäude und schwätzen über eine private Sache, die Sie nicht einmal etwas angeht. Hier bin ich zu Hause. Sie brauchen nicht durch das Kontor zurückzugehen. Sie können die Straße auch durch diese Tür finden. Damit öffnete der Bevollmächtigte die kleine Tür. Danke, aber im Ernst, Sie sollten den Rock, den Sie Minute versprochen haben, augenblicklich hinsenden. Er braucht ihn, wissen Sie. Und er glaubte Ihnen aufs Wort. Der Bevollmächtigte riss die Tür weit auf und sagte, bitteschön. Minute ging doch davon aus, dass Sie ein ehrlicher Mensch seien, fuhr Nagel fort, und Sie sollten ihn nicht betrügen. Jetzt aber öffnete der Bevollmächtigte auch die Tür zum Büro und rief nach den beiden Herren drinnen. Da lüpfte Nagel die Mütze und ging sofort. Er sagte kein Wort mehr. Nagel begab sich heim, frühstückte, las Zeitungen und spielte mit dem Hund Jakobsen. Gegen Nachmittag sah er vom Fenster seines Zimmers aus, Minute mit einem Sack über den schweren steinigen Weg vom Quai kommen. Er trug einen Kohlensack, ging tief gebeugt und konnte den Weg vor sich kaum sehen, da seine Bürde ihn beinahe zu Boden drückte. Er war so schlecht auf den Beinen und ging so schief, dass seine Hosen an der Innenseite ganz aufgewetzt waren. Nagel ging ihm entgegen und traf ihn unten an der Post, wo Minute den Sack einen Augenblick abgesetzt hatte. Beide grüßten einander. Als Minute sich aufrichtete, sank seine linke Schulter ganz herunter. Nagel packte ihn plötzlich bei dieser Schulter und ohne jede Einleitung, ohne den Griff locker zu lassen, sagte er sehr aufgeregt: »Haben Sie über das Geld, das ich Ihnen gegeben habe, geklatscht? Irgendeinem Menschen etwas davon gesagt?« Minute antwortete erstaunt: »Nein, das habe ich nicht, wirklich nicht.« »Das können Sie sich merken«, fuhr Nagel fort, bleich vor Erregung. »Wenn Sie jemals ein Wort von den paar Schillingen ausplaudern, dann schlage ich Sie tot, tot, bei Gott im Himmel, verstehen Sie mich? Und dass auch Ihr Onkel reinen Mund hält.« Minute stand fassungslos da und stammelte mühsam: »Er würde nichts sagen, kein Wort, er verspreche es, lege ein Gelöbnis ab.« Als wolle er seine Erregung entschuldigen, fügte Nagel gleich hinzu: »Das ist ein Loch von einer Stadt, ein Nest. Wo ich gehe und stehe, starrt man mir nach. Ich kann mich kaum rühren. Ich wünsche diese Spioniererei nicht. Ich pfeife auf alle. Ich habe Sie jetzt gewarnt. Eines will ich Ihnen sagen. Ich habe Grund anzunehmen, dass zum Beispiel dieses Fräulein Kieland vom Pfarrhof ein sehr schlaues Geschöpf ist und mehr aus Ihnen herauslockt, als mir lieb ist. Ich will von Ihrer Neugierde nichts wissen, nicht so viel. Übrigens war ich gestern Abend mit ihr zusammen. Sie ist eine große Kokette. Aber das gehört nicht hierher. Ich will Sie nur noch einmal bitten, über diese Bagatelle zwischen uns zu schweigen. Es ist übrigens gut, dass ich Sie jetzt getroffen habe«, fuhr Nagel fort. »Ich möchte auch wegen einer anderen Sache mit Ihnen sprechen. Wir saßen vorgestern zusammen auf einem Grabstein im Friedhof droben.« »Ja?« »Ich schrieb einen Vers auf diesen Stein. Ich will zugeben, dass es ein schlechter und unpassender Vers war. Aber das geht uns hier nichts an. Jedenfalls schrieb ich also diesen Vers hin. Als ich fortging, stand der Vers dort. Als ich aber einige Minuten später wieder hinkam, war er ausgelöscht. War das Ihr Werk?« Minute sieht zur Erde und antwortet: »Ja.« Pause. Aber stammelnd, ganz unruhig darüber, bei dieser Keckheit, die er auf eigene Faust begangen hatte, ertappt worden zu sein, will Minute sich erklären: »Ich wollte gerne vorbeugen, damit nicht...« »Sie kannten Mina Meek nicht, das war es, sonst hätten Sie es nicht getan, den Vers nicht geschrieben. Ich sagte auch gleich zu mir selbst: Er ist entschuldigt, er ist fremd in der Stadt, und ich, der ich hierher gehöre, kann es ja leicht wieder gut machen. Hätte ich es da nicht tun sollen?« Ich löschte den Vers aus. Noch niemand hatte ihn gelesen. Woher wissen Sie, dass niemand ihn gelesen hat? Kein Mensch hat ihn gelesen. Als ich mit Ihnen und Dr. Stenersen bis zum Tor gegangen war, kehrte ich sofort um und löschte ihn aus. Ich war nicht länger als ein paar Minuten fort gewesen.« Nagel sah ihn an, nahm seine Hand und drückte sie, ohne etwas zu sagen. Beide blickten einander an. Nagels Mund bebte ein wenig. »Leben Sie wohl«, sagte er. »Übrigens, haben Sie den Rock bekommen?« »Ich werde ihn schon bekommen, wenn ich ihn brauche.« In diesem Augenblick ging die weißhaarige Eierfrau Martha Gude vorbei, den Korb unter der Schürze vor sich hinhaltend und die schwarzen Augen niedergeschlagen. Minute grüßte, auch Nagel grüßte. Aber sie antwortete kaum, ging nur rasch vorbei, eilte zum Marktplatz, wo sie ihre 2, 3 Eier ablieferte und ging dann mit ihren Schillingen in der Hand wieder fort. Sie hatte ein dünnes grünes Kleid an. Nagel ließ dieses grüne Kleid nicht aus den Augen. Er sagte: »In 3 Wochen also brauchen Sie den Rock.« »Warum in 3 Wochen?« »Da wird ein Bazar abgehalten, eine große Abendunterhaltung. Haben Sie nicht davon gehört? Ich soll bei den lebenden Bildern mittun. Fräulein Dagny hat mich bereits dazu aufgefordert.« »So«, sagte Nagel gedankenvoll. »Na, Sie werden den Rock in allernächster Zeit bekommen. Sogar einen neuen anstelle des alten. Der Bevollmächtigte hat mir das heute gesagt. Er ist im Grund nicht so übel, der Mann. Aber hören Sie, eines müssen Sie sich merken: Sie dürfen sich nicht dafür bedanken. Niemals. Sie dürfen unter keinen Umständen den Rock vor ihm erwähnen. Er will keinen Dank haben. Verstehen Sie? Das sei ihm peinlich«, sagte er. »Sie sehen wohl auch selbst ein, dass es taktlos von Ihnen wäre, ihn an den Tag zu erinnern, an dem er betrunken war und mit einem verbeulten Hut das Hotel verließ.« »Ja, Aber auch Ihrem Onkel erzählen Sie nicht, von wem Sie den Rock bekommen haben. Kein Mensch darf es wissen. Der Bevollmächtigte verlangte das ausdrücklich. Sie werden doch wohl verstehen, dass es unangenehm für ihn wäre, wenn es in der Stadt aufkäme, dass er sich gegen irgendjemanden falsch benommen hätte und hinterher genötigt sei, dies mit Geschenken wieder gut zu machen. Doch, doch, das kann ich verstehen. Hören Sie, da fällt mir eben ein, warum nehmen Sie nicht lieber einen Karren für die Kohlen? Das kann ich wegen meines Gebrechens nicht. Ich kann nicht ziehen. Ich kann ein ziemliches Gewicht tragen, wenn ich es mir vorsichtig auflade. Aber ich kann mich nicht einspannen und ziehen, das strengt mich zu sehr an. Ich bekomme große Schmerzen und muss mich niederlegen. Aber mit deinem Sack geht es ganz gut. Na gut, besuchen Sie mich wieder einmal. Denken Sie an Nummer 7. Gehen Sie nur ohne weiteres hinein. Damit schob er einen Geldschein in Minutes Hand und ging schnell die Straße zum Quai hinunter. Die ganze Zeit hatte er das grüne Kleid im Auge behalten und eilte ihm jetzt nach. Als er zu Martha Gudes kleinem Haus kam, hielt er einen Augenblick an und spähte um sich. Niemand beobachtete ihn. Auf sein Klopfen bekam er keine Antwort. Er war schon früher zweimal vergebens an ihrer Tür gewesen, nun hatte er sie ganz deutlich vom Marktplatz heimgehen sehen und wollte nicht noch einmal umkehren, ohne seine Absicht erreicht zu haben. Er öffnete die Tür und trat ein. Sie stand mitten in der Stube und sah ihn an. Ihr Gesicht war erregt und bleich. Sie war so verschüchtert, dass sie eine Weile die Hände steif von sich weghielt und sich gar nicht zu helfen wusste. »Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit, mein Fräulein, ich bitte Sie darum«, sagte Nagel und grüßte ungewöhnlich ehrerbietig. »Ich wäre Ihnen so dankbar, wenn Sie mir erlauben würden, einen Augenblick mit Ihnen zu sprechen. Werden Sie nicht unruhig, mein Anliegen ist bald erledigt. Ich habe Sie bereits ein paar Mal vergebens aufgesucht und erst heute hatte ich das Glück, Sie zu Hause zu finden. Mein Name ist Nagel, ich bin fremd hier und wohne zurzeit im Zentralhotel.« Immer noch sagte sie nichts, sie stellte ihm aber einen Stuhl hin, zog sich selbst jedoch zur Küchentür zurück. Sie war fürchterlich verlegen und fingerte an ihrer Schürze herum, während sie ihn ansah. Die Stube sah so aus, wie er es sich gedacht hatte. Ein Tisch, ein paar Stühle und ein Bett waren ungefähr alles, was darin zu finden war. Am Fenster standen einige Pflanzen mit weißen Blüten, doch waren keine Vorhänge an den Scheiben. Der Boden war nicht sauber. Nagel erblickte auch den elenden Stuhl mit der hohen Lehne im Winkel beim Bett. Er hatte nur noch zwei Beine und lehnte morsch und jämmerlich an der Wand. Er war mit rotem Plüsch bezogen. »Wenn ich Sie nur beruhigen könnte, mein Fräulein«, sagte Nagel wieder. »Man hat nicht immer solche Angst vor mir, wenn ich irgendwo hinkomme. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich hier in der Stadt in einem fremden Haus vorspreche. Ich habe nicht nur Sie aufgesucht. Ich gehe von Haus zu Haus, versuche es überall. Sie haben vielleicht davon gehört, nicht? Mein Beruf bringt das mit sich. Ich bin Sammler. Ich sammle alte Sachen, kaufe alte Sachen und bezahle dafür, was sie wert sein können. Erschrecken Sie nur nicht, mein Fräulein. Ich lasse nichts mitgehen, wenn ich mich verabschiede. Sie dürfen ganz ruhig sein. Kann ich etwas nicht bekommen, dann ist eben nichts zu machen.« »Aber ich habe keine alten Sachen«, sagte sie endlich und sah ganz verzweifelt aus. »Das sagt man immer«, erwiderte er. »Ich gebe zu, dass es Dinge gibt, die man lieb gewonnen hat und von denen man sich deshalb ungern trennt, Dinge, an die man seit jeher gewöhnt war, Erbstücke von den Eltern her oder sogar von den Großeltern. Andererseits aber stehen sie nun da, diese abgedankten Sachen, und haben keinen Wert mehr. Warum sollen sie da den Platz wegnehmen und nicht lieber Geld einbringen? In diesen unnützen Familienstücken steckt nämlich ein hübscher Wert. So aber fallen sie schließlich ganz zusammen und müssen auf den Speicher gebracht werden. Warum sie da nicht lieber verkaufen, solange noch Zeit dazu ist? Es gibt Leute, die ganz böse werden, wenn ich komme, und mir erwidern, sie hätten keine alten Sachen. Schön, das kann jeder halten, wie er mag. Ich verbeuge mich und gehe. Nichts zu machen. Andere Leute wieder zum Beispiel schämen sich, mir eine Bratpfanne ohne Boden zu zeigen. Die verstehen es eben nicht besser. Aber das sind nun auch besonders einfältige Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie stark sich die Sammlermanie entwickelt hat. Ich sage ausdrücklich Manie, ich erkenne an, dass mich die reine Manie treibt. Und ich nenne deshalb die Sache bei ihrem Namen. Im Übrigen aber geht das nur mich selbst etwas an. Was ich nun sagen wollte. Es ist ebenso lächerlich wie dumm von diesen Leuten, sich um einer Antiquität willen zu schämen. Wie sehen doch zum Beispiel die Waffen und Ringe aus, die man in den Hünengräbern findet. Haben sie aber deswegen keinen Wert? Ja, nicht wahr, mein Fräulein? Sie sollten zum Beispiel meine Sammlung von Kuhglocken sehen. Ich besitze sogar eine Glocke, übrigens aus einfachem Eisenblech, die bei einem Indianerstamm als Gottheit angebetet worden ist. Stellen Sie sich vor, unendliche Jahre lang hatte sie an einem Zeltpfahl im Lager gehangen und Gebete und Opfer entgegengenommen. Tja, urteilen Sie nun selbst. Na, eigentlich gerate ich ja von meinem Anliegen ab. Wenn ich auf das Kapitel von meinen Glocken zu reden komme, spreche ich gerne zu viel. Tja, aber ich habe wirklich keine solchen alten Sachen, meinte Martha Gude. Darf ich, sagte Nagel langsam und mit erfahrener Miene, darf ich zum Beispiel diesen Stuhl dort ansehen? Es soll nur eine Frage sein. Ich rühre mich natürlich nicht von der Stelle, ehe ich Ihre Erlaubnis bekommen habe. Übrigens habe ich ihn von meinem Platz hier schon ein wenig im Auge gehabt, seit ich hereinkam. Martha wird verwirrt, sie antwortet. Bitte. Die Beine sind abgebrochen. Die Beine sind abgebrochen, ganz richtig. Und was weiter? Was hat das zu sagen? Gerade deshalb vielleicht, ja gerade deshalb, darf ich fragen, woher Sie ihn haben? Jetzt hatte Nagel den Stuhl in die Hand genommen, wandte und drehte ihn nach allen Seiten und besah ihn überall. Der Stuhl war ohne Vergoldung, nur mit einer einzigen Verzierung oben am Rückenstück, einer Art Krone, aus Mahagoni geschnitzt. Der Rücken war übrigens verschiedentlich durch ein Messer beschädigt und auf dem Rahmen um den Sitz war an mehreren Stellen Tabak geschnitten worden. Man sah noch die Spuren davon. Wir haben ihn aus dem Ausland, ich weiß nicht woher. Mein Großvater brachte einmal mehrere solcher Stühle mit heim. Aber jetzt ist nur noch dieser übrig. Mein Großvater war Seemann. So, und Ihr Vater, war er auch Seemann? Ja. Dann sind Sie vielleicht mitgefahren. Entschuldigen Sie, dass ich frage. Ja, ich bin viele Jahre lang mitgefahren. Wirklich? Da haben Sie viele Länder gesehen, die salzige See gepflügt, wie man so sagt. Ja, sehen Sie. Und dann haben Sie sich hier wieder niedergelassen. Ach ja, daheim ist es doch am allerbesten. Daheim. Übrigens, haben Sie eine Ahnung, wie Ihr Großvater zu diesem Stuhl gekommen sein mag? Ich will Ihnen nämlich sagen, dass es mir sehr darum zu tun ist, ein wenig von der Geschichte der Dinge zu wissen, sozusagen Ihren Lebenslauf zu kennen. Nein, ich weiß nicht, wo er ihn gekauft hat, das ist so lange her. Vielleicht in Holland? Nein, ich weiß es nicht.